MC, India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik mit einem Special Feature aus der Reihe Studio Talk. AMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special-Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei AMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache viele Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten Musiktiteln. AMC, India Meets Classic, wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen. www.imcradio.net imcradio.net. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich, Ihnen heute eine weitere Sendung zur indisch-klassischen Musik mit dem Special Studio Talk zu präsentieren. Mein Name ist Lothar Meyer. Das Thema Nada, Klang, die 66 Noten auf der Violine. Wie in all unseren Sendungen hören Sie original indisch-klassische Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Die führende Violinistin der nordindischen Klassik, Kalaram Nath, konnten wir während einer Tournee durch Deutschland mit Konzerten in Berlin, Gießen und Hamburg in unserem Studio begrüßen. Der Studio Talk wurde am 3. Mai 2008 aufgezeichnet. Kalaram Nath wurde im Mai 1967 in Chennai, dem ehemaligen Madras, in Südindien geboren, in einer Familie, in der sie in vierter Generation die Violine spielen sollte. Kalaram Nath lebt heute in Mumbai und Kolkata. In Indien ist Kalaram Nath als die singende Violine bekannt. Kala entwickelte eine Spieltechnik im Timbre des indischen Gesangs, Gayaki, und führt damit die Tradition im Stile der Mevatti Gharana fort, eine der indischen Musikschulen. Der herausragende Vertreter dieser Stilrichtung ist der Sänger Pandit Jasraj. Über viele Jahre war er der prägende Lehrer von Kalaram Nath. Jasraj ist ein Meister in der Interpretation des nordindischen Gesangs Khayal. Zur Einstimmung auf unseren Studiogast hören wir Kalaram Nath selbst als Begleitung dieses großen indischen Gesangsmeisters. Von der CD Jasraj Soul Food, den Spätabendrager Marubihak mit großer spiritueller Ausdruckskraft und höchster technischer Virtuosität. Na ja raze na na ja raze yeter ba Oh, Sie hörten Kala Ramnat, unseren Studiogast zu dem Studiotalk Nada, klang 66 Noten auf der Violine als Begleitung ihres früheren Lehrers, des Gesangsvirtuosen Pandit Jasraj, mit dem Khayal in der Raga-Form Marubeyak. Die CD Soul Food wurde beim Label Sense World Music im Jahre 2002 veröffentlicht. Zu Beginn des Gespräches mit Kala Ramnat fragte ich nach ihrer persönlichen Beziehung zu ihrem Instrument, das sie bereits mehr als 35 Jahre begleitet. In eine Musikerfamilie hineingeboren, erhielt sie ihren ersten Violinunterricht von ihrem Großvater A. Narayana Iyer, einem musikalischen Visionär. Er führte sie in beide Musiksysteme der nord- und südindischen Klassik ein, bevor Kala von ihrer Tante Dr. N. Ratcham die Ausbildung in der Hindustani-Musik erhielt. I started the violin when I was 2 years old, 2 and a half to be exact. And by the time I was 7 years old, I was so deeply in love with this instrument and the music that I played that I didn't want to switch instruments or switch to singing. No, nothing. I thought this is an instrument which had innumerable capabilities, Ich habe mit dem Violinspiel begonnen, als ich 2 Jahre alt war, 2,5 um genau zu sein. Und im Laufe der Zeit, bis zu meinem 7. Lebensjahr, war ich bereits so sehr in dieses Instrument verliebt und in die Musik, die ich spielte, dass ich zu keinem anderen Instrument oder zum Gesang wechseln wollte. Nein, nichts dergleichen. Ich hatte die Vorstellung, dass dieses Instrument eine Vielzahl von Möglichkeiten besaß und dessen Sound der menschlichen Stimme, das wichtigste Instrument in der indischen Klassik, am nächsten kam. Als Instrument ist die Violine grenzenlos. Sie kann sich mit jedem anderen indischen Instrument messen, auch in spieltechnischer Hinsicht. Als Musiker kann man all das machen, was auf jedem anderen Instrument möglich ist und gleichwohl all das, was ein Vokalist bewerkstelligt. Ich empfand, dass es ein vollständiges Instrument ist, das den Gesang imitieren kann, wie auch die Instrumentalmusik in ihrer Ganzheit. Auch interessant, was uns Kala Ramnat zur Geschichte und dem Ursprung der Violine erzählen kann. Yeah, it's still there in India. It's called the Ravan Hatha. It's still there in Rajasthan. The difference is today's violin has a fingerboard, which is 5 1/4 inches. Ja, das Instrument gibt es immer noch in Indien. Es wird Ravan Hatha genannt. Man findet es in Rajasthan. Die Violine hat heute ein Griffbrett von 5 1/4 inches Länge und mit 4 Saiten einen Tonumfang von 3 Oktaven. Die Ravan Hatha ist ein einseitiges Instrument mit einem Griffbrett von 22 inches Länge. Das entspricht der gleichen Länge von 4 x 5 1/4 inches auf der Violine. Die Ravan Hatha wurde auch mit dem Bogen gestrichen und man trifft sie noch heute in Rajasthan an. Die indischen Musikschulen, die Gharanas, waren über Jahrhunderte das tragende Gerüst einer Musikpädagogik, in der das Wissen von dem Lehrer an den Schüler mündlich in einer engen Lehrer-Schüler-Beziehung Gurasisha Parampara weitergegeben wurde. Kala Ramnat gehört wie ihr Lehrer Pandit Jasraj der Mevati Gharana an. Maybe can you describe it with some typical characters reflecting this Gharana? There are some very important schools of music or styles of music which are represented by certain musicians today. I think that stood till we didn't have today's internet and radio and television and records. Es gibt einige sehr bedeutende Musikschulen oder Stilrichtungen von Musik, die heute von bestimmten Musikern repräsentiert werden. Das war bis zu dem Zeitpunkt unverändert, bis das Internet kam, Radio und Fernsehen, Plattenaufnahmen, CDs. Bis dahin musste der Schüler seine Zeit mit dem Lehrer verbringen. Aber heute hört ein Musiker jegliche Form von Musik. Es ist nicht mehr so, dass er eine bestimmte Musikschule repräsentiert. Er würde sie nicht mehr in ihrer Reinheit spielen. Es gibt immer Elemente aus einer Musikschule, die in einen anderen Musikstil einfließen. Der Künstler würde das Beste aus jeder Stilrichtung herausgreifen und es in sein Spiel einbauen, aber in der Form, dass er es seiner Musikschule, aus der er kommt, beimischen würde. And you described me before in the pre-talk that still till today, Mevati Gharana has its own ragas, which are not being played in any kind from other gharanas, right? Every gharana has some speciality in it. Like for Gwalior Gharana, it is that the emphasis is equally on the composition and the rhythmic part of the music. They have equal. My gharana, it's more expressive, more ornamentative. And jede gharana, jede Musikschule zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus, wie zum Beispiel die Gwalior Gharana. Hier werden der kompositorische und rhythmische Teil der Musik gleichgewichtet. Komposition und Rhythmik sind gleichberechtigt. Meine Gharana hingegen ist eher ausdrucksstark, zeichnet sich durch eine Ornamentik aus und sie beansprucht gleichermaßen die Ragas Kala und Tala, das rhythmische System. Die Jaipur Gharana betont vielmehr, so würde ich es sehen, den rhythmischen Aspekt. Gleichzeitig zeigt sie sich in ihrer Art der Präsentation mehr lebendig, während meine Gharana ausdrucksstärker und von mehr Ausschmückungen gekennzeichnet ist. Das ist von größter Schönheit. Dem ästhetischen Ausdruck in meiner Gharana wird eine sehr große Bedeutung zugesprochen. Jede Gharana hat bestimmte Ragas, die für sie typisch sind. Zum Beispiel haben wir in meiner Gharana Nat Narayan und Sudha Bharati. Diese Ragas sind typisch für meine Gharana. Keine andere Gharana würde sie spielen. Das kennzeichnet meine Zugehörigkeit zu dieser Gharana aus. Gleichzeitig kann ich verschiedene Aspekte aus anderen Musikschulen aufgreifen, die ich als sehr schön empfinde, und sie in meine eigene Gharana integrieren. Damit entsteht ein neuer Charakter. Dennoch gehöre ich meiner Gharana, meiner Musikschule an. Aber ich kann in meine Musik unterschiedliche Färbungen einbringen. Der Mitternachtsraga Nat Narayani ist eine Komposition von Kalas Lehrer Pandit Jasraj. Eine Kombination zweier alter etablierter Ragas, Nat und Narayani, mit Färbungen anderer populärer Ragas wie Bilawal und Chinjotti. Kala Ramnath entfaltet nun den Raga Nat Narayan in einem langsamen Tempo und einem Rhythmus von 12 Schlägen, Vilambit Ektal. Sie wird begleitet von Vichai Gatte auf der Tabla. Die Aufnahme findet sich auf Kala Ramnaths CD Touching Air. Thank you. Radha Ramnath mit dem Mitternachtsraga Nath Narayan. Es begleitete sie der Tabla-Virtuose Vichai Kate. Die CD Touching Air wurde im Jahre 2002 beim Label Sense World Music veröffentlicht. Die zurückliegenden Musikprojekte von Kala Ramnath reichen von Raga Africa im Jahre 2002, Global Conversation in 2006 bis zu Aufnahmen von Filmmusik und musikalischen Verbindungen zu Tango Jazz mit Astor Piazzolla. Wie bewahrt sich ein solcher Künstler vor dem Hintergrund seiner Ausbildung in der nord- und südindischen Klassik, wenn er in die Welten solcher Musiker eindringt? Und welche Auswirkungen hat dies auf das eigene künstlerische Schaffen? I think I'm able to move from one genre to another is because of my training in Indian classical music. We learn to improvise right from the beginning, and we have a command over any scale that we play. We have to have absolute command. That's why to become a musician in India, technically to be brilliant, technically you should be good at what you do. You should play in tune. Ich denke, dass ich in der Lage bin, mich von einem Genre in ein anderes zu begeben. Das führe ich auf meine Ausbildung in der indisch-klassischen Musik zurück. Wir lernen mit Beginn zu unserer Ausbildung zu improvisieren und wir haben die Kontrolle über jede Skala, die wir spielen. Wir müssen die absolute Kontrolle haben. Das erklärt, warum ein Musiker in Indien technisch so brillant wird. Technisch sollte man in seinem Spiel sehr gut sein. Man sollte in der richtigen Stimmung spielen und ähnlichen Dingen. Und mathematisch sollte man die Zählweisen aller Rhythmusformen kennen und vieles mehr. Alleine dafür brauchte es ungefähr 18 Jahre, um in Indien ein Musiker zu werden. Als Kind war ich wahrscheinlich äußerst talentiert. Als ich im Alter von 12 Jahren spielte und auftrat, war ich technisch gesehen bereits sehr gut. Aber um vollständig Flügge zu werden, um ein in völliger Blüte stehender Musiker zu sein, brauchte es für mich, ich würde sagen, weitere 10 bis 15 Jahre. Denn man braucht diese Lebenserfahrung, die einem hilft, die eigene Musik weiterzuentwickeln. Ich habe so viele unterschiedliche Musiker gehört, unterschiedlichste Genres von Musik, verschiedenste Arten von Musik, aber keine dieser Musik hat diese besondere Art der Ausbildung wie in der indischen Musik. Sie ermöglicht, von einer Skala zu einer anderen zu wechseln. Ohne Einbruch können wir in der Improvisation dabei fortfahren. Uns bringt dabei nichts aus der Fassung aufgrund der Ausbildung, die wir erfahren. In Europa haben wir die aktuelle Situation, dass sich Musikkomponisten in neuen Tonalitäten versuchen. Bereits Arnold Schönberg zeichnete sich als Musiker und Komponist im letzten Jahrhundert durch eine progressive Kompositionsmethode mit Zwölftonmusik aus. Den Ansatz der Mikrotonalität findet man bereits seit Jahrhunderten in den indischen Ragaskalen. Sie stellt eine Art Grammatik für die indischen Ragas dar. Neben einer Skalierung von 66 Mikrotonintervallen hat sich das System der 22 Shrutis etabliert. Durch spezielle Bogentechniken, die man bei Kala Ramnaths Violinspiel beobachten kann, wird dafür eine Art Obertonreihe geschaffen. Wie kann heute ein Musiker sich auf einem Saiteninstrument oder als Sänger mit dem mikrotonalen Charakter der indischen Klassik weiterentwickeln, neben dem rein technischen Aspekt? One thing that everybody should know is that in Indian music, the music is not on the notes, it's in between the notes. That's where the shrutis come into play, the microtones come into play. So one has to have a very keen ear and see those microtones. Um eine Besonderheit in der indischen Musik sollte man sich im Klaren sein. Die Musik entwickelt sich nicht auf den Noten, sie findet zwischen den Noten statt. Dort kommen die Shrutis, die Mikrotöne, ins Spiel. Man braucht also ein aufgewecktes Ohr und man muss diese Mikrotöne sehen. Ich meine nicht nur, sie zu hören, man muss sie sich in einem inneren, mentalen Bild vorstellen und ihre genaue Position innerhalb einer Skala. So sieht man die Musik, die man spielt, durch die Ohren. Das ist es, was ich als indische Musik bezeichnen würde. Man braucht wirklich ein feines Gehör, um diese Mikrotöne unterscheiden zu können. Es ist anders als in der westlichen Musik. Hier bewegt sich die Musik von einer Note zur nächsten. Man spielt die einzelnen Noten. 1, 2, aber in der indischen Musik geht das nicht, denn die Musik liegt zwischen den Tönen. Um diese Musik zu verstehen, muss man sehr viel Musik hören. Man muss ständig Musik hören, um die perfekte Lage kennenzulernen. Und man spielt den Ton nicht direkt an. Man bewegt sich nicht von Note zu Note auf direktem Wege. Es ist eine Art Kurve, die man beschreitet. Du bewegst dich langsam, langsam darauf zu und dann erzeugst du den Ton. Die 2 ist nicht exakt die 2. Sie kann ein wenig darunter liegen oder darüber. So verhält es sich in der indischen Musik. Das kann man nur durch Hören erlernen. Ja, die Augen sind deine Ohren. Das ist es. That is something which can be done only through hearing. The eyes are your ears. Yes, the eyes are your ears. That's what it is. Kala Ramnath hat sich weltweit als Initiator für Weltmusikprojekte einen Namen gemacht. Neben ihrem herausragenden Spiel hat sie in den letzten Jahren eine Vielzahl von wundervollen Musikprojekten realisiert, die progressiv afrikanische Musikstile, südamerikanische Elemente, Tango oder Jazzfusion integrieren. Welches Verhältnis nun hat Kala selbst in dem mikrotonalen Raum der indischen Klassik zu diesen unterschiedlichen Musikstilen? Can you really separate it to say you're still in your Indian music world with the microtones, or do you know exactly when to integrate it into different styles or pick up different styles into your own tonality of these microtone scales? No, basically, I don't think so much when I do something. It's just that I should like the music. Nein, grundlegend denke ich, wenn ich Musik spiele, nicht so viel darüber nach. Es ist einfach so, dass mir die Musik, die ich spielen möchte, gefallen muss. Und dann finde ich einige Musiker, die diese Musik spielen. Und wenn mir die Musik dieser Musiker gefällt und ich das Gefühl habe, dass ich mit einem solchen Musiker mental zusammenarbeiten kann, dass wir in unserem Denken kompatibel sind, dann spiele ich. Und ja, aufgrund meiner umfassenden Hörerfahrung bin ich wohl in der Lage, mich mit dem, was diese Musiker tun, zu verständigen und zusammenzufließen. Und diese Musik als ein Ganzes, nicht als zwei getrennte Musikformen oder unterschiedliche Techniken erklingen zu lassen. So klingt es nicht. Ich mische es ganz gut. Das macht meine Musik aus.